Silke Bitz ist Biologin und aktiv für Tierrechte, ist hier in Freiburg Pressesprecherin der Tierrechtsinitiative Freiburg und Fachreferentin für Tierschutz des Vereins Menschen für Tierrechte hier in Baden-Württemberg. Hallo Silke. Hallo. Du engagierst dich für Tierrechte und ja, Tierrechte, da denkt man an Labors, wie jetzt auch in dem Stück. Die Tierversuche in Freiburg finden immer noch statt. Man denkt aber auch an Zirkustiere, Zootiere und vielleicht auch an die Reptilien, die ab dem Wochenende auf dem Messplatz gezeigt werden. Tierrechte, was bedeutet das für dich? Also für mich oder auch wenn ich für die Tierrechtsinitiative Freiburg spreche, bedeutet Tierrechte zum einen, wie das Wort schon verrät, dass Tiere Rechte haben, wie wir Menschen auch. Nicht für umsonst ist ja auch sind die Rechte der Tiere im Grundgesetz verankert. Wir müssen aber immer wieder feststellen, dass in der Praxis das Recht der Tiere auf Anerkennung ihrer Würde und ein artgerechtes Leben einfach mit Füßen zertrampelt wird und nicht anerkannt wird. Und wir kämpfen eben dafür, dass die Tiere, die nicht für sich selber sprechen können, dass für die Tiere Bedingungen geschaffen werden, die für sie lebenswert sind. Und wir als Tierrechtsinitiative engagieren uns in allen Bereichen, die irgendwie den Tierschutz tangieren, sei es jetzt im Moment, dass wir mobil machen gegen einen Zirkus in Freiburg, der hier mit Wildtieren durch die Lande zieht, oder gegen einen Neubau des Tierversuchslabors in Freiburg, wo die Tierversuche um 20% erweitert werden. Dagegen machen wir seit einigen Jahren mobil. Oder auch solche Reptilienschauen, wie sie derzeit in Freiburg stattfinden. Wir kritisieren die zur Schaustellung der Tiere, zur reinen Lustbefriedigung Neugieriger. Ja, also diese Reptilienschau zum Beispiel, da wird dann damit geworben, dass hier Giftschlangen da sind, giftige Echsen, dass dann aber auch irgendwie giftige Spinnen und Riesenskorpione und Ähnliches da zur Schau gestellt werden. So ein bisschen das Geschäft mit dem Schaudern. Und der Zirkus wirbt für Elefanten, fußballspielende Elefanten. Was macht ihr denn dagegen? Oder? Also wir haben gerade jetzt in Bezug auf den Zirkus, dieser Afrika-Big-Zirkus, der im Moment in Freiburg gastiert, kritisieren wir, dass beispielsweise durch die überfüllte Fußgängerzone am Samstag ein Elefant geführt wurde, rein als Werbeplakat sozusagen. Das ist natürlich für einen Elefant ein absolut nicht artgerechtes, keine artgerechte Bedingung. Und wir fordern seit langem, dass das Mitführen von zumindest Wildtieren im Zirkus verboten wird. Also da sind wir aktiv an der Politik dran, damit sie endlich mal das ursprünglich schon mal auf dem Plan gestanden, was ursprünglich schon mal auf dem Plan stand, ein Wildtierverbot in Zirkussen umzusetzen. In anderen Ländern wurde das teilweise schon umgesetzt und Deutschland hinkt mal wieder hinterher. Weil gerade für Wildtiere bedeutet Zirkus ein Leben in Gefangenschaft unter völlig artfremden Bedingungen, in engen Käfigen, ständige klimatische Änderungen, ständig transportiert zu werden, das hat nichts mit artgerechtem Umgang zu tun. Ja, wenn ich mir vorstelle, wie ein Elefant zum Beispiel in freier Wildbahn lebt, der hat ja kilometerweise Platz zum Laufen eigentlich. Und ja, natürlich, das hat er im Zirkus nicht. Im Zirkus wird er, wenn er hinter der Kulisse gehalten wird, sitzt er den ganzen Tag in seinem Gehege oder in seinem Käfig. Das ist auch der Grund dafür, dass die meisten Tiere mit der Zeit Verhaltensstörungen aufweisen. Das ist einfach die Folge des nicht artgerechten Haltens. Und eben in freier Wildbahn leben die Elefanten, ja, wie wir Menschen auch, in Familienverbänden, sind sehr soziale Tiere. Und im Zirkus wird ihnen dieses arteigene Verhalten wird völlig unterdrückt. Stattdessen müssen sie im Zirkuszelt abwegige, andressierte Kunststücke vorführen, nur um ein schaulustiges Publikum zu befriedigen. Es ist leider so, dass die meisten Bürger sich dessen gar nicht bewusst sind. Die sind dermaßen berauscht von lachenden Clowns und von Musik im Zirkuszelt, dass sie überhaupt nicht wahrnehmen, wie sehr die Tiere permanent seelischem und körperlichem Stress ausgesetzt sind. Nur wenn man Tiere im Zoo hält oder auch bei so einer Reptilienschau, ist das ja für viele Menschen die einzige Möglichkeit, solche Tiere lebend zu Gesicht zu bekommen. Also wer von uns sieht denn schon mal eine Königskobra oder ein Gila-Monster? Ja, es kann natürlich kein Argument sein, nur weil der Mensch mal ein bestimmtes Tier sehen will, dass man sich das Recht herausnehmen kann, diese Tiere in Gefangenschaft zu halten und sie Leiden und Schmerzen auszusetzen. Das kann einfach nicht gelten. Und wer sich über bestimmte, meinetwegen exotische Tiere informieren möchte, der kann das beispielsweise in Fernsehdokumentationen tun, wo die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum, ohne sie zu stören, gefilmt werden. Es gibt hervorragende Bildbände, in denen man über die tatsächlichen Bedürfnisse und Lebensbedingungen und Lebensräume der Tiere sehr viel lernen kann. Es ist ja auch für Kinder insbesondere sehr viel sinnvoller, wenn sie die tatsächlichen Ansprüche der Tiere kennenlernen, anstatt fußballspielende Elefanten im Zirkus kennenzulernen. Das hat ja mit der Realität nichts zu tun. Ja, oder Echsen in kleinen Glaskästen, ja, in denen sie relativ wenig Bewegung haben. Eine Frage, du hattest vorher das Tierversuchslabor in Freiburg beziehungsweise den Neubau des Tierversuchslabors erwähnt. Wir hatten doch jetzt vor kurzem Gesetze, dass Kosmetik zum Beispiel ohne Tierversuche hergestellt werden muss. Wir wissen aus der Medizin, dass Tierversuche oft zu Fehlschlüssen geführt haben und auch gar nicht wirklich sinnvoll sind. Was soll denn ein weiteres Tierversuchslabor oder ein neues Tierversuchslabor in Freiburg? Also der Tierversuch oder die Methode Tierversuch hat von vornherein nichts mit medizinischer Forschung zu tun, weil es, wie du richtig gesagt hast, zu Fehleinschätzungen kommt. Tierversuche werden lediglich durchgeführt, weil man dafür immense Summen an Steuergeldern und Fördergeldern einkassieren kann. Und den Forschern, die Tierexperimente durchführen, geht es in aller Regel nur darum, sich mit ihren Experimenten zu profilieren, Veröffentlichungen, so viele wie möglich, in renommierten Fachzeitschriften unterzubringen. Und da geht es von vornherein gar nicht darum, kranken Menschen zu helfen. Was hier in Freiburg und auch natürlich in anderen Städten vorwiegend praktiziert ist, ist die Grundlagenforschung. Das wird auch in diesem neuen Labor in der Stefan-Meyer-Straße vorwiegend betrieben. Da wird mit genmanipulierten Mäusen herumexperimentiert. Das hat von vornherein nichts mit medizinischer Forschung zu tun, weil die Grundlagenforschung nur dazu dient, dass die Forscher Erkenntnisse erlangen. Und es ist überhaupt gar keine Zielsetzung, anwendbare medizinische Erkenntnisse zu gewinnen. Und ihr wehrt euch gegen dieses Labor. Wie kann man denn jetzt mit der Tierrechtsinitiative Freiburg Kontakt aufnehmen? Und also man kann mit uns Kontakt aufnehmen, entweder beispielsweise am kommenden Mittwoch, 15.04. von 17 bis 19 Uhr. Da sind wir am Bertholdsbrunnen und machen eine Mahnwache und verteilen Flugblätter zum Thema Tierversuche. Also zum einen auch als Protest gegen das neue Labor hier in Freiburg. Zum anderen unterstützen wir aber auch eine Kampagne der Ärzte gegen Tierversuche und des Landesverbandes Menschen für Tierrechte. Da geht es um Affenqual in Tübingen. Da werden Hirnversuche an Affen durchgeführt, die auch der reinen Neugierbefriedigung der Forscher dienen, und wir fordern die Abschaffung dieser Tierversuche, wie das in anderen Bundesländern schon erreicht werden konnte, wie zum Beispiel in Bremen, Berlin oder in München wurden vergleichbare Versuche abgelehnt. Und wir haben eine Protestkartenaktion an den Landwirtschaftsminister Peter Haug mit der Aufforderung, diese Versuche auch in Baden-Württemberg endlich zu stoppen. Und ja, darauf machen wir beispielsweise am Mittwochabend aktiv, und wer möchte, kann gern kommen, uns unterstützen, Flugblätter verteilen oder auch gleich vor Ort die Protestpostkarte ausfüllen und abschicken an den Minister, damit also in Baden-Württemberg Hirnversuche auch endlich der Vergangenheit angehören. Kommenden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr am Bertholdsbrunnen. Richtig, in der Innenstadt. Ja, Silke, ich danke dir erstmal für das Gespräch hier und wünsche euch, dass ihr regen Zulauf und reges Interesse bekommt am kommenden Mittwoch.